Wir sind in Münster, in einem Café an der Hammerstraße. Wir waren gerade im Büro des Integrationsrates und haben uns die Marina Salinas geschnappt. Maria Salinas ist die Vorsitzende des Integrationsrats in Münster. Ich bin Claudia Wegener und mit mir ist noch Miriam Ischow. Und wir repräsentieren hier ein Projekt aus Hamm, Interkulturelle Hammer Interviews. Und wir möchten gerne Maria bitten um deine Geschichte. Was ist für dich jetzt wichtig? Wie bist du die Frau geworden, die du jetzt bist? An was erinnerst du dich jetzt gerade aus deiner Vergangenheit, auch aus Bolivien? Vor allem, was das Leben der Frauen angeht. Was für Bilder, was für Erinnerungen trägst du mit dir, die dich hier auch begleiten? Und dann den Sprung nach Deutschland. Wie bist du hier angekommen? Wie hast du die deutsche Gesellschaft und die Stellung der Frauen in Deutschland wahrgenommen? Wie hat dich das beeinflusst? Und dann kannst du zu deinem vielfältigen, sehr aktiven Leben jetzt kommen und uns auch darüber berichten, wie du das als Frau meisterst. Maria, beginnen. Ja, hallo ihr beiden. Erstmal herzlich willkommen in Münster. Schön, dass ihr da seid. Dann sage ich auch auf Spanisch Bienvenidas. Ja, also es ist wirklich so, der Blick nach hinten ist ein Blick, der mich sehr nachdenklich macht. Ich bin erstmal nach Deutschland zum Studieren gekommen mit der Idee, dann zurückzukehren nach dem Studium, und mein Leben hat sich hier weiterentwickelt. Ich muss sagen, ich bin als junge Frau, als junge Studentin gekommen, und damals war ich in Bolivien schon politisch aktiv, politisch denkend, schon ein bisschen vorlauter als die anderen Frauen, hatte ich auch zu einem Geschichtenwettbewerb geschrieben, auch gewonnen. Aber der andere Wettbewerb, an den ich teilgenommen habe, es ging dann konkret um die Frauen in Lateinamerika. Damals war ich noch 23 Jahre alt, und das Thema hat mich sehr bewegt. Dadurch, dass auch meine Mutter sich auch mit Politik und mit Frauenbewegung, mit Frauen, mit Gleichstellung der Frauen und Gewalt gegen Frauen auch beschäftigt hat, das war etwas, womit ich auch aufgewachsen bin. Ja, und in Deutschland habe ich gedacht, jetzt bin ich in Europa und jetzt läuft alles super klasse. Kann ich dann in Ruhe studieren und komme ich mit neuen Impulsen zurück. Ich musste aber erstmal feststellen, du bist in Deutschland und das ist ein fremdes Land für dich. Ich habe es gelernt, was heißt erstmal fremd zu sein. Dass ich nicht als Mensch, ich muss sagen, in Bolivien sind wir haben kaum Menschen aus anderen Kulturen, ne? Und das hier war was plötzlich sehr schön, sehr aufregend im Studentenheim. Da hatte ich Leute, die ganz viele verschiedene Sprachen gesprochen haben, die ganz andere Hautfarben, Kulturen, Religionen hatten. Es war so ein unglaublicher, schöner Impuls. Das war dieses wirklich in die Zukunft katapultiert zu sein, wo wir dann wirklich eine Vielfalt haben. Da musste ich erleben, diese Vielfalt wird nicht immer so positiv gesehen, wie ich das gesehen habe und heute immer noch sehe. Ich hatte dann erstmal schon ein bisschen Angst vor Europa, weil ich komme aus dem globalen Süden, und ich dachte, okay, mein Bildungsgrad wird vielleicht nicht auf die Augenhöhe sein in Europa und vor allem in Deutschland, Land der Dichter und Denker, ne? Aber ich musste feststellen, dass tatsächlich meine Schulbildung und die universitäre Ausbildung, die ich schon hatte, schon nicht schlecht waren. Also ich konnte mich schon hier unterhalten, ich konnte dann ganz gut mithalten, und zum Teil hatte ich auch mehr Kenntnisse, die bei der Reflexion, es ist ganz klar, also wir wir sehen mehr von der Geschichte Lateinamerikas. Wir lernen die Geschichte Europa, wir lernen die Geschichte Afrika ein bisschen intensiver vielleicht, als hier es gelernt haben. Und das ist was, womit ich immer wieder konfrontiert werde, dass man manchmal den Eindruck hat, der Mensch kommt, hat eine schwarze Hautfarbe, hat schwarze Haare, spricht mit Akzent, kann der Bildungsgrad haben, die wir haben nicht. Und ich glaube, das ist eine Irrgedanken, dass man hat, dass man die Menschen nach Aussehen liest und nicht nach Mensch. Da müsste ich dann gleich mal fragen. Also das hast du ja dann aus Bolivien, so wie du erzählt hast, gar nicht mitgebracht, weil es da dieses Bild des Fremdsein nicht gibt. Damit bist du nicht aufgewachsen, hast du gesagt. Ja, also in Bolivien ist es so, dass wir haben natürlich eine koloniale Geschichte, die aus uns schon macht, so Unterschiede gemacht hat. Ne? Es gibt dann die Kinder, die direkt von den Inka stammen oder von anderen Völkern. Es gibt dann die Gemischten mit Spanier. Es gibt auch Gemischten mit Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch darüber gegangen sind. Da gibt es schon vielleicht so vom Aussehen Unterschiede, aber eher in Richtung Klassismus. Das ist was anderes als in Richtung. Aber okay, ich war. Das ist interessant, ja. Und ich war hier aber so mit dem konfrontiert: du gehörst nicht so ganz in dem Land. Und das war natürlich in Studentenzeiten, das kriegt man nichts mit. Dann ist man dann in dieser Gruppe mit anderen Studentinnen oder mit Leuten, die wirklich sehr offen sind, die selbst auch hilfreich sind. Da kriegt man gar nichts mit. Aber ich wurde Mutter, ich war alleine erziehende Mutter dann mit meiner Tochter. Und da war das, wo es wirklich schwierig wurde. Ich kam aus dem System raus. Ich hatte eher positive Erfahrungen im Kreis der Familie, der Vater meines Kindes gemacht, die dann sehr offen waren. Aber auch dann war ich plötzlich mit Behördengang konfrontiert. Und da war es richtig hart. Das war richtig, richtig schlimm. Ich hatte in der Zeit ein Arbeitsangebot bekommen in Bolivien, ein super Arbeitsangebot, wo ich gedacht habe, okay, ich kehre jetzt nach Hause zurück. Aber der Vater meiner Tochter wollte natürlich das Kind nicht gehen lassen. Ich war relativ jung, meine deutsche Kenntnisse zu einem vom Sprache und vor allem über das System waren sehr, sehr klein. Und die Behörden haben mich behandelt, als ob ich wirklich Mensch aus letzter Klasse wäre. Ich habe Hilfe gesucht beim Jugendamt. Ich habe überall bei der Ausländerbehörde, ich habe angerufen und gefragt, was kann ich machen. Heute weiß ich, in dieser Zeit hätte ich recht gehabt. Natürlich, ich war Studentin, ich hab nicht so viel Geld gehabt. Ich wusste, ich kann mir keinen Anwalt leisten. Heute weiß ich, ich hätte ein Recht auf Prozesskostenhilfe, auf Beratungskostenhilfe, auf juristische Hilfe gehabt. Das hat mir kein Mensch gesagt, obwohl ich zu jeder Behörde gegangen bin, die ich dann überhaupt gefunden habe. Und dann hat mir das, also ich habe mindestens an 10 Stellen gefragt, und die eine Frau hat mir gesagt, das war vom Jugendamt, sie können machen, was sie wollen, ihr deutsches Kind bleibt hier. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Mutter bedeutet? Also es ist, man spricht immer, oder man hat eher im Blick die Geschichte von Menschen, die das Kind aus Deutschland klauen oder sowas. Ich sag's euch, ich kann absolut nachvollziehen, wenn eine Mutter so verzweifelt ist, dass ihr Kind packt und aus dem Land geht. Das waren sehr, sehr harte Zeiten. Ich musste mein Studium unterbrechen, zugucken, dass ich arbeite, dass ich mein Leben irgendwie auch anders hier gestalte. Und das ist der Grund, warum ich dann auch nicht zurück nach Hause könnte. Ich hätte mein Kind niemals verlassen können, niemals. Und da habe ich erlebt, was heißt, Ausländerin zu sein.